Sven, mach du mal, ich bin gerade am Essen. Ich will nebenbei eine Pressemitteilung schreiben. Ich moderiere jetzt nicht. Okay, wenn ihr euch alle drum prügelt, dann mache ich das halt. Cool, Gut. Dann erstmal alle Anwesenden willkommen zum Kandidatengrillen. Heute wird planmäßig die Sophie Mattes gegrillt und der Peter. Sehe ich das richtig oder sonst noch jemand? Nur wir beide, oder? Ja. Eigentlich schon. Obwohl ja fast alle Kandidaten da sind. Also wir können alles nochmal grillen. Ja, also es gibt eine gemischte Runde ohne Gemüse auf dem Grill. Es ist genug Soße für alle da. Ja, Sophie, du bist ziemlich leise. Verdammt, Moment. Ist jetzt besser? Geringfügig. Blöd, Mist. Jetzt? Jetzt ist besser. Wunderbar, danke. Gut, also sofern alle Vegetarier anwesend sind, würde ich sagen, wir eröffnen die Runde. Gibt es Fragen? Wollen sich die Kandidaten vielleicht vorstellen? Und möchte der Peter vielleicht vorher kurz das Pad posten, das er vorbereitet hat? Falls jemand seine Frage ins Pad schreiben möchte. Sorry, ich habe das eben gerade aus Versehen Karlsruhe Stadt gepostet. So einfach ist das. Wunderbar, gut, wir haben ein Pad, also wenn jemand seine Fragen da reinposten möchte, dann kann er das gerne tun. Ansonsten fangen wir doch mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Okay, fangen wir einfach an. Also, ich heiße Peter Laskowski, komme aus Karlsruhe, bin im Netz unterwegs als Capital LKA seit März 2012 bin ich Mitglied der Piratenpartei, und kandidiere jetzt als Beisitzer und einzig als Beisitzer und nur als Beisitzer für den Landesvorstand. Genau, das soweit zur Vorstellung. Okay, kurz und knackig. Ich bin Sophie Mattes. Ich bin ähnlich frisch wie der Carpeter, Anfang letzten Jahr bei den Piraten. Habe mich auch schon engagiert und ich glaube, einige kennen mich auch schon. Ich bin in Mannheim im Kreisvorstand, mache hier ein bisschen Kreisarbeit, bringe mich aber auch woanders ein, also zum Beispiel in der AG Migration oder ja, überhaupt sonst, wo mir einfach mal ein Pad unterkommt, in dem ich mit drin rumschreibe oder eine Piratenveranstaltung, wo ich mich rumtreibe. Ich kandidiere für den Landesvorstand als stellvertretende Vorsitzende und als Beisitzerin. Und zwar, ich habe auch schon eine schöne Wiki-Seite vorbereitet, kann ich ja gleich mal posten. Nämlich habe ich mir ganz schwülstig zusammengeschrieben, dass ich gerne Moment, weil ich daran mitarbeiten möchte, dass das Projekt Piratenpartei dauerhaft gelingt. Also ich scheue mich nicht davor, auch strukturelle und verwaltende Arbeit zu machen, sozusagen die inhaltlich arbeiten Piraten auch freie Fahrt haben, für dass sozusagen die Infrastruktur gegeben ist für alles, was wir hier so brauchen. Wunderbar, dann danke euch beiden schon mal. Gibt es jetzt gerade akut Fragen? Sonst fange ich mit der ersten Frage aus dem Pad an. Ich poste auch nochmal das Pad für alle Nachgekommenen. Dann fangen wir doch gleich mal an mit einer Frage aus dem Pad. Warum wollt ihr in den Landesvorstand? Peter, soll ich? Egal, fang gerne an. Okay, also wie ich eben schon gesagt habe, ich denke, ich bin in der Lage und auch bereit, verwaltende Arbeit und Infrastrukturarbeit zu machen für die Piraten, also in dem Sinne für den Landesvorstand. Ich arbeite auch gern mal inhaltlich, beziehungsweise ich denke, es ist wichtig, dass es immer sozusagen gut vernetzte Zusammenarbeit gibt, gut organisierte Parteitage, eine aufgeräumte Verwaltung, zügige Beantwortung von Tickets, Lösen von Problemen und so weiter und so fort. Und ich habe zeitlich Kapazitäten frei und auch Lust und Motivation, halt diese Arbeit sozusagen in den Dienst des Landesvorstands zu stellen. Okay, ich habe das ja auch schon in meiner Blogpost geschrieben. Also ich möchte in dem Landesverstand, um erstmal mitzuhelfen, Prozesse zu initiieren, um innerhalb der Piratenpartei neue uns angemessene Strukturen zu erarbeiten. Wir sind dabei, das Partei zu finden, sind dabei, dieses Land zu rocken, wenn wir es schaffen, solidarisch und gemeinsam und vor allem von Respekt, Entschuldigung, habe ich gerade ausgeschaltet, von Respekt getragen, miteinander zu arbeiten. Dazu brauchen wir Strukturen, die hierarchiefrei sind, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass wir konstruktiv arbeiten können. Und genau das möchte ich im Vorstand machen und darum kandidiere ich dafür. Wunderbar, danke euch beiden. Die nächste Frage im Pad: Wie viel Zeit plant ihr aufzuwenden? Dann fange ich diesmal an. Bei mir ist es zurzeit so, ich wende im Schnitt 20 bis 40 Stunden pro Woche für die Piratenpartei aus, für die Bundes-AGs, in denen ich arbeite, für Organisation von Kongressen und so weiter. Das würde ich, in dem Fall, dass ich gewählt würde, voll und ganz für den Landesvorstand aufwenden. Nur noch den Teil, den ich brauche, um in meinem Kreisverband aktiv zu sein, an Infoständen mitzuwirken, sonst an Stammtischen und so weiter, würde ich mir dafür aufsparen. Also 35 Stunden pro Woche. Sophie? 35 Stunden pro Woche. Also ich habe mir überlegt, sozusagen für eine Arbeit im Landesvorstand circa im Durchschnitt 10 Wochenstunden einzuplanen. Das habe ich jetzt einfach mal so geschätzt, nachdem ich mir so durchgelesen habe, was Ute alles so gemacht hat und auch ein bisschen ja, Konversation gemacht habe. Bei mir ist es so, da ich studiere, habe ich immer mal Semesterferien, immer mal also Vorlesungszeiten. In den Semesterferien habe ich so gut wie nichts zu tun. Da arbeite ich ein bisschen nebenher zum Geld verdienen, habe aber massig Zeit. Während der Vorlesungsphase und insbesondere in der Klausurenzeit reduziert sich das stark. Aber so im Durchschnitt hatte ich mir so mal 10 Stunden anvisiert. Jetzt nur LAFO, jetzt zusätzlich zu dem, was ich bisher an Piratenkram mache. Wunderbar. Hat jemand der Anwesenden gerade eine Frage? Sonst nehme ich die nächste aus dem Pad. Okay, dann gehen wir mal die Liste im Pad weiter durch. Die nächste Frage ist: Welcher der Kandidaten ist Mitglied des Frankfurter Kollegiums? Ist das eine Quizfrage? Nein, das ist, glaube ich, vielmehr so, ob ihr Mitglied des Kollegiums seid. Nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich um eine Mitgliedschaft beworben, aus Interesse, um zu sehen, was da abgeht. Wenn es gut ist, auch um da mitzuarbeiten. Da der Aufnahmekreis schon zerfallen ist, bevor er mich aufnehmen konnte, bin ich es leider nicht geworden. Oder aber sie haben mir einfach nicht geantwortet. Okay, die nächste Frage im Pad ist: Wie geht ihr persönlich mit Rollen auf den Mailinglisten um? Also ich administriere die Liste der AG Migration. Wenn jemand stark trollt, dann sperre ich ihn. Wobei jetzt bei der Frage interessant wäre, was genau jemand jetzt mit Trollen versteht. Also für mich ist ganz klar Beleidigung unter die Gürtellinie, persönliche Angriffe ohne irgendwelche inhaltsleeren Beiträge, die mahne ich an. Also ich schreibe einmal eine Mail, bitte, es ist überhaupt kein inhaltlicher Beitrag, es ist nur reines Gepöbel oder Provokation. Bitte lass sowas. Und ja, beim nächsten Mal erteile ich eine 3-tägige Sperre. Also ich meine, wenn man keine Adminrechte hat, dann ist es halt immer schwierig, mit Trollen umzugehen. Ich meine, man kann sie entweder ignorieren, das funktioniert nicht. Soweit zumindest fällt mir jetzt spontan kein Beispiel ein, wo das mal funktioniert hätte. Wenn es jetzt allerdings jemand ist, der halt irgendwie in Rage ist, mit dem man aber reden kann, dann rede ich mit dem. Also. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass du fertig bist. Bei mir ist es so, ich versuche erst einmal auf Trolle überhaupt nicht zu reagieren, weil ich Trollen persönlich für mich ablehne. Ich tue es nicht und ich erwarte auch von anderen, dass sie es nicht tun. Wenn es dann doch passiert, dann reagiere ich eigentlich nur auf Trolle, wenn sie andere Menschen persönlich angreifen, um diese Menschen zu schützen oder sie zu verteidigen. Weil ich will eigentlich ansonsten mit Menschen, die destruktiv wirken, so wenig Kontakt wie möglich haben, weil es mich nicht persönlich vorwärts bringt, diese Partei nicht vorwärts bringt und allgemein auch eine Diskussion nicht vorwärts bringt. Und dementsprechend versuche ich auf Trolle nicht zu reagieren. Dankeschön euch beiden. Die nächste Frage aus dem Pad ist: Wie würdet ihr mit Spannungen, in Klammern inhaltliche Differenzen oder persönliche Probleme mit Menschen innerhalb des Landesvorstands umgehen, ob bei euch oder bei anderen? Ich fange jetzt mal an. Schön immer im Wechsel. Inhaltliche Differenzen im Landesvorstand, die kann man ausdiskutieren. Wenn es denn dann keinen Konsens gibt und man sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen kann, dann muss man im Zweifelsfall darüber abstimmen. Wenn ich bei einer Abstimmung unterliege, habe ich damit überhaupt keine Probleme. Ich muss dazu sagen, ich arbeite seit 12 Jahren. Permanent in Teams, leitet Teams mit einer Größe von 3 bis 12 Leuten, bin dafür zuständig, diese Teams am Laufen zu halten, zwischen Menschen zu vermitteln und so weiter. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, mit Auseinandersetzungen umzugehen. Und im Zweifelsfall, wenn ich persönlich angegriffen werde oder persönlich betroffen bin von einer Auseinandersetzung, ziehe ich mich da eher raus und versuche erstmal eine Auszeit von ein paar Minuten zu nehmen, um auch möglichst nicht in die Gefahr zu kommen, aggressiv zu werden, weil bin ich sehr ungern. Ich weiß, dass es zu Spannungen zwischen Menschen kommt, weiß jeder. Ich versuche dann aber eher zu vermitteln, wenn ich nicht selbst betroffen davon bin. Ja gut, dann mache ich weiter. Also Spannungen kann es ja aus verschiedenen Gründen geben. Das erste, was hier in der Frage erwähnt ist, sind die inhaltlichen Differenzen. Ja gut, die kommen vor. Ich denke, das gehört dazu. Das ist sogar innerhalb unseres Kreisvorstandes so, aber bisher konnte man alles so lösen oder zumindest sich auf so einen Minimalkonsens einigen. Also wenn jemand sagt, nee, wir wollen jetzt aber X und die anderen sagen, nee, wir wollen jetzt aber unbedingt Y, dann, also meistens ist man gar nicht so in der Position verschieden, sondern nur so in der Ausprägung. Also viele sind meistens ja doch eher ja die gleichen, nur ist die Frage, wie vermittelt man das und wie teilt man das mit, worauf man eigentlich hinaus will. Ich meine, meistens würde ich mal sagen, ja gut, im allgemeinen Fall eine Abstimmung erkenne ich auch als legitim an. Wenn ich überstimmt werde, dann bin ich überstimmt, dann ist das halt so, kann ich mit leben. Bei persönlichen Problemen mit Menschen, also ich bin sehr offen und sehr direkt. Also wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann gehe ich das an. Zum Beispiel jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, dass Nati irgendwie ein Problem mit mir hat. Ich habe ihn mehrfach ja kontaktiert, ihm geschrieben, hey, wir können uns ja mal treffen, wir können ja mal reden, auch mit jemand zusammen, so dass nur eine neutrale Partei dabei ist und so weiter. Sich absolut nicht gemeldet. Also war jetzt nur so ein Beispiel dafür. Ich lasse Konflikte ungern ungelöst. Wenn ich mit irgendwie ein Problem habe, dann lässt sich das meistens entweder klären oder ja, jemand verweigert halt komplett die Kommunikation, dann kann ich aber halt auch nichts mehr machen. Abend. Was? Guten Abend. Hi. Hallo. Okay, hat jemand gerade aktuell noch Fragen? Ich habe eine. Ja? Habt ihr Lust, dass ich noch mitmache? Du würdest dich mitgrillen lassen? Im Bedarfsfall ja. Ich habe das leider zeitlich jetzt doch noch knapp geschafft. Ich war halt mit diversem Orga für den LPT beschäftigt. Hallo, gerne. Ja, Dann finde stelle ich ich cool. jetzt die nächste Frage mal an euch drei. Die nächste Frage, die wir im Pad haben, ist: Was sind eure Ziele für die Zeit im Landesvorstand? Jetzt sei mal, leg mal los. Nur ganz kurz noch, wenn jemand möchte, dass eine der Fragen, die jetzt im Pad schon durchgestrichen sind, an den Simer vor nochmal gestellt wird, dann postet die bitte nochmal ins Pad. Kannst du mir noch kurz den Link zum Pad geben? Schon passiert. Ah, danke. So, ging die Frage vorher an mich? An euch alle drei. Okay, wer fängt an? Du hast noch nicht. Gut, was sind eure Ziele für die Zeit im LAVO? Grundsätzlich habe ich vor, die ganz normalen Aufgaben, wie sie durch das Parteiengesetz definiert sind, auszufüllen, das ist klar. Darüber hinaus geht es mir auch darum, da werde ich mir freiwillig die Arschkarte ziehen, aktiv für die Konfliktlösung zur Verfügung zu stehen als neutraler Mediator. Das habe ich in der Vergangenheit ganz gut geschafft und sowohl im Beruf, ich bin ein Softwareentwickler, da habe ich Teams aufgebaut und da kommen dann immer alle möglichen unterschiedlichen Charaktere zusammen und müssen sich auf eine gemeinsame Lösung einigen. Auch durch meine Kindheit, weil ich habe drei jüngere Schwestern und da ist man schnell mal der Pauschalschuldige und dadurch habe ich mir relativ früh angewöhnt, Konflikte im Zweifelsfall zu lösen und keine Freude am Streiten zu entwickeln. Konkrete Ziele darüber hinaus sind die Repräsentation der Partei. Das ist was, das macht mir immer große Freude. Das heißt, die anderen Parteien besuchen gehen, uns dort zu repräsentieren, mit denen zu quatschen, unsere Ziele konkret nach außen zu tragen, und zwar auf eine relativ sachliche Art. Damit habe ich schon relativ viel Erfahrung. Das habe ich in Stuttgart schon einige Jahre erst gemacht. Und vor allem auch die gefühlte und gelebte Transparenz etwas zu verbessern. Das heißt, ein Vorstandsportal einzurichten, technisch gesehen so ähnlich wie das Liquid Stuttgart und das leider nur angefangene Vorstandsportal des Kreisverband Stuttgart, das Feedback und Kommunikation in zwei Richtungen ermöglicht, weil das bislang auch immer sehr schwer war. Das heißt, die Dokumentation von Vorstandsbeschlüssen, das Zustandekommen und. Das ist alles recht schwierig, das zu durchschauen. Und da ist viel Unmut aufgrund von nicht vorhandenen Problemen entstanden, oft, wenn man sich mal anschaut. Oft lag es einfach nur daran, dass dann jemand vergessen hat, was über die Liste zu schicken und dann haben sich Leute nicht mitgenommen gefühlt und das ist natürlich scheiße. Oder manchmal hat man nicht ganz verstanden, wie jetzt ein Beschluss zustande gekommen ist. Und da gehe ich das so an, normalerweise, dass ich jeden mir zur Verfügung stehenden Kanal nutze und dazu gehört, weil manche sagen, oh, Twitter ist kein Parteimedium, Twitter ist für mich eins von vielen. Twitter, Facebook, Google Plus, die Mailinglisten und dann primär eben auch das Portal, das alles zentral zusammengefasst und dokumentiert ist und auch für den Otto-Normal-User gebräuchlich ist, weil die Sachen, wenn die in Protokollen im Wiki versteckt sind, das hat sich in Stuttgart gezeigt, wird nicht gut angenommen. Da sind die Leute dann auch oft überfordert, Beschlüsse zu finden. Darüber hinaus kommt das auf das an, was dann die Leute auch sich von mir konkret wünschen. Ich bin kein Machthuber, ich bin da jemand, der sagt, okay, tragt eure Wünsche an mich heran, sagt mir, was ihr euch darunter vorstellt, was ein Vorstand in einer basisdemokratischen Mitmachpartei macht. Weil da sollte man keine Zentralgremien installieren, sondern primär, und das ist jetzt doch meine Grundphilosophie, da habe ich aus meiner Amtszeit im KV Stuttgart viel draus gelernt, was auch immer irgendwie geht, in die Basis wegdelegieren, dass man im Prinzip nur ein zentraler Knotenpunkt Kommunikation ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt ziemlich nicht so überfüllt formuliert. Super, danke dir. Wer von euch mag weitermachen? Mache ich mal weiter. Also primär das Ziel, das ich anstreben würde, im Landesvorstand zu erreichen, wäre zu sorgen, dass wir Strukturen hinbekommen, die es uns ermöglichen, uns kommunal zu vernetzen, dass wir zum Beispiel in Baden-Württemberg eine kommunalpolitische Konferenz abhalten, wo alle Leute Interesse an Kommunalpolitik haben. Das wäre ein Ziel, was ich gerne in diesem Vorstand umsetzen würde, weil ich glaube, dass 2014 nach diesem Jahr, nachdem wir im Bundestag sind, das entscheidende Jahr wird, dass wir unsere Basis an den Kommunen erweitern, weil ich Kommunalparlamente für die wichtigsten Parlamente überhaupt halte. Und weil ich glaube, wenn wir in diese Kommunalparlamente kommen, auf ewig nicht aus dieser Republik wegzudenken sind als politische und gestaltende Kraft. Andererseits, als Beisitzer ist man dazu da, den anderen Vorstandsmitgliedern, die nach außen repräsentieren, nach innen gestalten, Arbeit abzunehmen. Das heißt, ich würde mich auch gerne um die Betreuung der einzelnen Stammtische kümmern. Da Kommunikation herzustellen, so wie ich das jetzt zum Beispiel nur als Beispiel zwischen Karlsruhe Stadt, Karlsruhe Land versucht habe, um da die Zusammenarbeit zu vertiefen. Das sehe ich auch für andere Stammtische, insgesamt die Vernetzung zu verbessern. Das würde ich jetzt gerne machen. Ja, also meine Vision wäre im nächsten Frühjahr einen motivierten und gut vernetzten und vor allem auch sauber verwalteten Landesverband an den nächsten Landesvorstand abzugeben. Das ist die Vision sozusagen. Dazu denke ich, ist es wichtig, die Vernetzung auszuweiten und auch die Kommunikation so offen wie möglich zu gestalten. Also im KV mache ich das zum Beispiel schon so. Ich schreibe alles jedbeste, was es irgendwie vom KV und vom Vorstand zu berichten gibt, ins Wiki, poste das und schreibe es auch nochmal über die Mailingliste. Also hallo ihr, was weiß ich, wir machen jetzt dies oder das, es ist dies oder das geplant, wer macht mit, wir haben das und das gemacht, dann schreibe ich auch Nachberichte auch oft auf die Mailingliste oder jetzt auch mal auf den KV-Blog, so dass man halt wirklich dran ist an dem, was der Vorstand macht und auch ja, dass man sich sozusagen auch, auch mitgenommen und informiert fühlt. Ich denke, das wäre für viele auch eine Motivation. Also ich, gut, ich habe jetzt nicht an den im letzten Jahr nicht so oft an den LAVO-Sitzungen teilgenommen, aber mir war gerade am Anfang gar nicht so klar, was sie überhaupt machen und ja, so dachte ich, okay, die sind da irgendwie, die sind da groß und mächtig und machen da irgendwie was. Ja, genau. So viel von mir. Danke euch. Die nächste Frage aus dem Pad. Was wollt ihr tun, um das ganze Gemotze und Genörgel im Landesverband zu mindern? Es ist interessant, dass ich fast alle diese Fragen so eben in einer Stunde lang im Wiki beantwortet habe. Wahrscheinlich klinge ich deswegen auch so ein bisschen, als würde ich schriftsprachlich sprechen, wenn ich das mir im ganzen Zeit im Kopf ausformuliert habe. Was ich mir überlegt hatte, war die BBMISC stärker an der Netiquette zu moderieren. Also wenn wirklich jemand pöbelt und einfach nur schreibt, du bist doch scheiße oder du bist doch dumm oder ich finde dich zum Kotzen und so weiter, wirklich zu ermahnen und auch zu sperren, halt, weiß nicht, 3 Tage sperren, eine Woche sperren oder wie auch immer, so dass das halt wirklich nachlässt, weil das entwickelt auch immer so eine Eigendynamik und dann schreibt jeder nochmal sein Gepöbel rein und ein paar Leute sagen, ach, jetzt mach doch mal halblang und das, ich weiß nicht, ich finde, das entwickelt eine unheilvolle Dynamik. Auf Twitter geht sowas nicht, klar, aber man kann trotzdem irgendwie immer gezielt ansprechen, sagen, hey, XY, das war nicht okay, ich finde, du solltest dich entschuldigen oder so. Das habe ich auch schon gemacht in der letzten Zeit. Gemotze und Genörgel, ich weiß nicht, ewig Unzufriedene gibt es immer, wie man auch auf der Mailingliste sieht, das ist immer irgendwie irgendjemand dagegen, das gehört dazu, das muss man in Kauf nehmen. Aber ich denke, viel von Gemotze und Genörgel entsteht eben auch gerade durch Kommunikationsstörungen. Also, dass man eben nicht weiß, warum das jetzt so wie gewesen ist und wer da jetzt wie und vor allem auch mit welchen Absichten. Ich denke, wenn man das verbessern, dann ist auch schon einiges getan. Dann mache ich mal weiter. Motz und Genörgel hat ja immer eine Ursache. Das heißt, es gibt Leute, die sind unzufrieden. Die haben Gründe dafür. Die Gründe muss man suchen. Wenn es nur purer Populismus, ständige Unzufriedenheit und permanentes Gemotze ist, dann gibt es dafür nur eins. Da muss man nachschauen, inwieweit das, was da geschrieben wird, Menschen verletzt, dazu dient, Menschen zu verletzen. Und da muss man die Etikette anwenden und im Zweifelsfall die Leute auch sperren. Da habe ich überhaupt keine Skrupel bei, weil ich nehme für mich in Anspruch, ich bin ein grundlegend höflicher Mensch, auch gegenüber anderen Menschen. Ich versuche sie nicht zu verletzen. Das erwarte ich von meinem Gegenüber. Nicht so sehr wie von mir selber, aber in einem großen Maße. Wenn man politisch zusammenarbeiten will, dann muss man auch einen gewissen Grundrespekt gegeneinander pflegen. Wenn man den nicht pflegt, muss man sich überlegen, ob das, was man will, auch wirklich politisch einen vorwärts bringt und eine Gruppe von Menschen, die politisch zusammenarbeiten wollen, vorwärts bringt. Das ist das eine. Das bedeutet für mich, Leute, Menschen verletzen, gehören sich auf diese Mailingliste und sollten gesperrt werden. Es gibt ganz Das ist also für mich ein Fakt. Ich will nicht, dass Menschen als PISA-Opfer sonstigen Müll bezeichnet werden. Das geht nicht. Das ist keine Kommunikation. Das ist die Abwesenheit von Kommunikation. Und das will ich nicht, dass Menschen das erleiden müssen. Das andere ist, politische Diskussionen muss man führen. Man muss sie in Bahnen lenken. Und man muss auch versuchen, auf Menschen einzuwirken, sie ruhig und gesittet zu führen. Das kann man. Ich glaube, wir sind seit einiger Zeit auf der Mailingliste Baden-Württemberg auch auf einem guten Weg dazu. Hinzu kommt, dass man sicherlich auch mal dafür sorgen kann, dass durch gezielte Einflussnahme und kluge Kommentare sich ein Thread in eine andere Richtung entwickelt. Das dazu. Ja, ich bin mal so frech und werde mal in einem Satz die bereits beantworteten Fragen auch beantworten. In den LAVO möchte ich, das habe ich schon klargestellt, um meine Kraft einzubringen. Ich wende so viel Zeit auf, wie notwendig ist, allerdings nicht übertrieben viel. Wir brennen uns viel zu oft aus. Das habe ich ehrlich gesagt nicht vor, daher werde ich mir im Zweifel für Unterstützung suchen. Habe ich auch in Stuttgart ausreichend Hilfszusagen erhalten. Ich bin nicht im Frankfurter Kollegium und auch sonst in keinen wesentlichen AGs. Ich arbeite da immer flexibel mit, aber ich teile da wohl einige der Forderungen davon. Mit Trollen auf der Mailingliste, das werde ich dann gleich, das passt eigentlich mit den anderen Fragen und mit Spannungen und Differenzen zusammen, deswegen auch jetzt der Einwurf. Gemotze und Genörgel sind ein Symptom, keine Ursache. Die Ursache dahinter ist im Prinzip Meinungsverschiedenheiten und die Art und Weise, wie die ausgetragen werden. Das geschieht online meistens in einem komischen Ton. Auch offline geschieht das leicht. Man merkt das, oft streiten Leute und manchmal weiß man gar nicht mehr, worüber und warum. Da hilft es nichts, noch ein Schäufchen nachzulegen oder irgendwie die Keule auszupacken. Wenn man die Keule auspackt, ist meistens schon zu spät. Oft genügt's, mit den Leuten persönlich zu sprechen. Das ist meine Angewohnheit, wenn ich merke, okay, zwei klopfen sich. War in Stuttgart auch ein paar Mal der Fall. Das hätte leicht eskalieren können dazu, dass sich dann, weiß Gott, ganzer Stammtisch schaltet, weil jetzt die Leute über irgendwelche Sinnlosigkeiten eskalieren. Dann rede ich mit dem einen und sage ihm, hey, ja, du teilst dem anderen seine Position nicht. Ihr versteht euch da gut, aber da seid ihr anderer Meinung. Lasst es gut sein oder trefft euch persönlich. Das klappt im Regelfall viel besser, das Ganze menschlich anzugehen. Die Keule ist immer erst die allerletzte Konsequenz. Natürlich ist es auch oft auch notwendig, sie anzuwenden, aber dann muss das Ganze in dem Kontext geschehen, der nicht mehr Schaden anrichtet, als der Nutzen daraus wäre. Weil wenn man die Leute einen nach dem anderen rausfrustriert, weil man jetzt da großes Regime führt, das hilft und nichts. Und die Rückfrage, die ergänzt das eigentlich ganz gut, weil ich habe die Idee damals auch mit angestoßen, dass man Themen exportiert. Wir haben hier eine eierlegende Wollmilchliste und das hat auch Erfahrungsgemäß, wenn man zum Beispiel an die Eternal Fridays und Eternal Septembers in Foren und Mailinglisten denkt, das ist ein Symptom, das hat Online-Kommunikation an sich. Und wenn man das ein bisschen aufteilt und ein bisschen besser gliedert, funktioniert das ganz gut. Das hat sich zum Beispiel auch bei uns bei Treffen gezeigt, dass man den Treffen, wenn man denen ein besseres Ziel gibt und designiert, was wo, wie geschehen kann, dann hilft das schon mal sehr. Deswegen haben wir zum Beispiel Orga ziemlich stark aus den Stammtischtreffen rausgenommen, weil das einfach dazu führt, dass man dann auch gezielter kommunizieren kann, dass sich nicht alles überfrachtet. Und so, ich setze extrem drauf, Konflikte, Spannungen und ähnliches durch normale menschliche Kommunikation zu lösen und dadurch, dass man als Mediator fungiert. Und das hat sich eigentlich in der Vergangenheit immer bewährt. Deswegen, es haben ja viele nicht verstanden, warum ich immer so eine Sichtweise auf die Partei habe. Wir haben halt in Stuttgart das Tal der Seligen, weil wir das eigentlich genau so praktizieren. Da gibt es zwar auch Streit und da gibt es auch Konflikt, aber im Großen und Ganzen gehen wir halt an, reden miteinander, klären das und im Zweifelsfall ist man dann oft verschiedener Meinung. Wir sind ja auch eine Partei ohne Fraktionszwang. Wir lehnen das ja nicht grundlos ab. Und das heißt dann eben auch, dass es oft dazu kommt, dass man nicht einer Meinung ist. Verstehen übrigens die Medien auch oft nicht, dass bei uns einfach auch inhaltliche Gegensätze werden oft als Streit interpretiert, obwohl das oft gar nicht so ist. Da ist man dann halt einfach unterschiedlicher Meinung, reibt sich ein bisschen aneinander. Das ist dann halt auch immer wichtig, die Leute auf einen angemessenen Ton hinzuweisen. Weil oft diskutiert man halt recht hart und wenn man ein bisschen zur Mäßigung bittet, dann klappt es gleich viel besser. Das hat man auch gemerkt, wir haben einen Haufen Leute, die sich auf Mailinglisten wie die größten Trolle verhalten, nur weil sie da sich im Ton vergreifen. Da gab es auch ein paar Leute aus Stuttgart, die das immer wieder gemacht haben. Ich mache, oh Gott, netter Kerl, aber auf der Mailingliste benimmt er sich wie Conan der Barbar. Und dann habe ich halt mit demjenigen persönlich geredet und gesagt, hey, wir schätzen dich sehr, aber schau mal, wenn du das so formulierst und da immer mit der Axt im Wald auf der Mailingliste rumschreibst, da erreichst du auch die Leute nicht. Und diese Art von Stil ist es, wenn man das hinbekommt. Und die zweite Mailingliste sollte auch dann von wer auch immer die BB Misk pflegt, ob das der Landesvorstand tut oder Leute, die beauftragt sind, das sollte man wirklich dann auch Themen konkret auslagern. Das heißt, wenn man sieht, da kommt was daher, es entwickelt sich eine thematische Diskussion, dass man die dann einfach offensiv auch dorthin verschiebt. Meine Uridee war ja, dass man ein Webforum einrichtet, aber eine zweite Liste tut das genauso. Wenn das Ding gesynkt ist, dann hat man dann dasselbe Prinzip. Das ist halt vom Verschieben her dann ein bisschen anders, aber dass es dort freier geschieht, dass dort auch dann gezielter auf Themen gegangen wird und das sollte das Ganze dann auch ziemlich deeskalieren, denke ich mal. Super, danke. Dann die Frage, die der Simon gerade schon mitbeantwortet hat, jetzt natürlich auch noch an Sophie und Peter im Pad. Die Nachfrage, da es ja geplant ist, die BW MISC in zwei Listen zu spalten, von einer nur für politische Themen genutzt werden soll und die andere für alle offen ist, würdet ihr dann auf allgemeinen Liste auch so hart durchgreifen? Fange ich einfach mal an. Also ich weiß jetzt nicht, was mit hart durchgreifen gemeint ist, aber auf der allgemeinen Liste, wenn Menschen persönlich angegriffen werden, niedergemacht werden, dann würde ich da auch so durchgreifen, weil es ist für mich ein unerträglicher Zustand, wenn Menschen angegriffen werden. Punkt. Ansonsten wäre natürlich eine politische Liste, die sich wirklich nur stringent an politischen Themen abarbeitet und gezielt versucht, zu diskutieren. Wäre was Tolles, dann sollen auf der anderen Liste alle anderen Themen abgearbeitet werden. Man muss ja nicht beide abonnieren. Fände ich gut. Ich würde, wie gesagt, ich mache das sowieso, also durchgreifen mache ich an dem Tatbestand fest und nicht an meiner Befindlichkeit. Das sind ganz bestimmte Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Die darf man dann aber auf beiden Listen nicht überschreiten. Ja, also ich muss ihm, ich wusste von dem Plan noch nicht, dass es zwei Listen geben soll. Ich nehme mal an, der Zweck soll sein, dass die politischen Diskussionen aus der BW MISC rauszuziehen und die BW MISC ja nur noch, was auch immer jetzt allgemein heißt, vielleicht für Aktionsplanung und so weiter zu nutzen. Schön, kann man so machen, wenn jemand sagt, er hat keinen Bock mehr auf politische Themen und muss die dann nicht mehr mit abonnieren. Aber ich weiß jetzt, also ich wüsste jetzt auch nicht, warum man mehr oder weniger oder wie auch immer hart durchgreifen sollte, wenn jemand so massiv rumtrollt und schreibt, du hast Scheiße im Hirn und so weiter, dann ist das sowohl politisch nicht in Ordnung als auch allgemein nicht in Ordnung. Okay, hat jemand der Anwesenden aktuell noch eine Frage? Also falls noch jemand eine Frage hat, dann bitte ins Pad eintragen oder direkt melden. Ansonsten jetzt vorerst mal die nächste Frage aus dem Pad. Was würdet ihr anders machen als der derzeitige Landesvorstand? Haben wir da eigentlich eine Reihenfolge oder geht einfach, wer zuerst redet? Ich nehme an, ihr arrangiert euch miteinander und wenn nicht, habe ich irgendwo auch noch ein W3. Dann würfeln wir es aus. Nein, dann fange ich mal einfach an. Das ist schwer zu sagen. Es sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich unterschiedlich einbringen. Konkret habe ich vor, die Sache einfach in meinem Stil auch zu machen. Das habe ich bereits vorher gesagt. Was ich konkret anders machen würde im Vergleich zum derzeitigen Landesvorstand gesamt, ist die Kommunikation zu verstärken und die Vernetzung etwas in die Breite zu tragen, auch der Gliederungen untereinander. Das hat sich schon stark verbessert, aber da gibt es einfach noch handwerklichen Bedarf, das muss man auch fortführen. Ansonsten würde ich einfach grundsätzlich, was ich schon gesagt habe, die eskalierend und besänftigend wirken, wo ich einfach ein ziemlich dickes Fell habe und ziemlich gute Nerven. Ja, also der derzeitige LAFO, also zum einen habe ich vor, nicht zurückzutreten. Das ist jetzt kein Seitenhieb auf Lars, der jetzt hier irgendwie unter erschwerten drastischen Bedingungen zu leiden hatte, sondern ich meine das ganz allgemein ernst. Dann würde ich sehr gern, habe ich auch vorhin schon ausgeführt, mehr kommunizieren, was ich tue und mehr Leute mitnehmen. Also am Anfang, gerade wo ich noch nicht so drin und noch nicht so dabei war, ist mir zum Beispiel beim Lars eher so aufgefallen. Also es kam mir gegenüber immer eher so rüber, als würde er nicht irgendwie einfach sagen, was er macht und woran er ist und so weiter, sondern hatte irgendwie immer so ein bisschen so eine Attitüde wie Papa, also Kinder seid ruhig, Papa muss arbeiten, und da fühlte ich mich auch nicht wirklich ernst genommen, so als Basispiratin. Und ich will ihm da jetzt gar keinen Vorwurf machen. Ich würde es einfach nur, das würde ich gern anders machen. Anders machen, weiß ich nicht, ob ich das wirklich anders machen würde. Also ich würde erst einmal versuchen, Kommunikation auch transparenter zu machen. Das ist jetzt auch kein Vorwurf an den alten Landesvorstand. weil immer dann, wenn ich eine Frage an irgendjemanden daraus hatte, habe ich die Informationen bekommen, die ich haben wollte. Da fühle ich mich auch, das finde ich nicht intransparent. Gut, für mich geht es einfach darum, auch aktiv Informationen Menschen zu liefern. Dann, wie Xal das gesagt hat, habe ich auch in meinem ersten Statement schon gesagt, ganz klar inhaltliche und auch persönliche Vernetzung der einzelnen Stammtische, der Leute, die zu Themen arbeiten, fördern, massiv unterstützen, weil ich einfach glaube, dass uns das voranbringt und auch dazu beiträgt, dass wir einen geilen Wahlkampf machen werden. Darf ich da noch was Ja. danach sagen? Oh, wollte ich auch gerade. Aber mach Gerd gern zuerst. Zu dem Zurücktreten habe ich auch einen Punkt. Das ist für mich etwas völlig Selbstverständliches. Wenn ich in dieser Position bin, da beauftragt mich die Partei mit einer Aufgabe und schenkt mir Vertrauen. Und mein Ausüben meiner Tätigkeit ist nicht mehr sinnvoll möglich. Oder mein Ausüben dieser Tätigkeit fügt der Partei Schaden zu. Dann gibt es für mich gar keine Diskussion. Das war auch letztes Jahr so. Wie ich eine persönlich sehr ziemliche heftige Lebenskrise hatte, dann war klar für mich, okay, in dem Moment, das bessert sich in nächster Zeit nicht, da bin ich der Partei an der Stelle keine Hilfe. Also habe ich das entsprechend erklärt auf der Liste, was ist los, und habe auch dann einen geregelten Übergang mich gekümmert. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, okay, was ist der Zustand, wie machen wir jetzt weiter, was gibt's zu tun? Und habe dann dementsprechend einen Zeitpunkt gewählt, wo ich zurückgetreten bin. Das würde ich im Landesvorstand im Zweifelsfall auch machen. Es zeichnet sich nicht ab, weil die Situation ist nicht die gleiche. Das war damals eine private Angelegenheit, es hat auch nichts mit den Piraten zu tun gehabt oder mit der Belastung oder so. Es ist für mich einfach nur eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich diese Tätigkeit nicht mehr sinnvoll ausüben kann, dann stehe ich der Partei an der Stelle nur im Weg. Das heißt, ich würde mich im Zweifelsfall zurückziehen. Aber nicht einfach nur aus heiterem Himmel, sondern mit geregeltem Übergang. Je nachdem, also wenn jetzt zum Beispiel, deswegen bin ich auch, ich bin großer Freund davon, dass wir Nachrücker wählen, wenn es so ein System gäbe, auch auf Landesebene, wie ich das auf Kreisebene vielerorts ein bisschen Lobbyarbeit dafür betrieben habe, weil es oft so ist, wir sind eine ehrenamtliche Partei, es ist nicht alles immer auf 1000 Jahre planbar, auch nicht im Leben, da hat man viele Leute, die sagen, okay, ich bin Student, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit, da kann ich mich voll und ganz einbringen und danach weiß ich nicht mehr, macht mich das Studium nieder, weiß der Kuckuck. Und dann muss es auch möglich sein, dass wir eine sinnvolle Rotation haben. Solange wir keine hauptberuflichen Vorstände haben oder dass wir die anderen Parteien machen, was alles, was nicht auf drei auf den Bäumen ist, zusammenkumulieren, was ich persönlich schlecht finde. Deswegen, so ein geregelter Wechsel der Vorstände, das ist eigentlich eine gute Sache. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Sophie, du wolltest auch noch was dazu sagen? Ja, und zwar, was ich auch gerne noch machen würde, wenn die anderen Trans-Kollegen das auch für eine gute Idee halten, etwas mehr zu flauschen. Also praktisch Aktionen, die irgendwie gemacht worden sind oder Beiträge, die erbracht worden sind, auch hervorzuheben und darauf hinzuweisen oder auch einfach Danke zu sagen, so dass es sozusagen für alle hörbar ist, weil ich denke, Motivation ist eine wichtige Sache und das geht eben auch durchaus mal unter, so im Piratenalltag, dass man für seine Arbeit eben ja gewertschätzt wird. Von daher, das würde ich, also das wäre noch eine Idee von mir. Okay, nachdem wir das ja alle sehr ausführlich gehe ich jetzt einfach mal auf die nächste Frage über und übergehe, falls noch jemand einen Nachsatz hinterher schieben möchte. Haltet ihr es für sinnvoll, einen Bezirksverband zu haben, wenn ein Gebiet komplett mit Kreisen abgedeckt ist? Das müssen die Piraten dort selbst entscheiden. Das kann sinnvoll sein, wenn genug Arbeit da ist, verwaltungsmäßig, oder wenn man sagt, okay, der Bezirksvorstand kümmert sich dann um die Vernetzung vor Ort, weil wir haben gesehen, je stärker wir wachsen, desto wichtiger ist es, dass wir auch gewisse feste Strukturen haben. Das ist, Strukturen sind nicht grundsätzlich böse. Nur mit der Organisationswolke zu arbeiten, ist genauso schlecht, mit komplett verhärteten Strukturen zu arbeiten. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und Bezirksverband ist dann sinnvoll, wenn der entsprechende Bezirksparteitag meint, dass es gut ist, den zu haben. Man hat ja gesehen, in Karlsruhe haben sie gemeint, okay, es ist nicht sinnvoll. Dadurch hat man jetzt da auch kreisverbandsfreie Gebiete, die der Landesverband verwaltet, und da geht auch die Welt nicht unter. Der Bezirksverband Stuttgart wird voraussichtlich noch zumindest diese Amtszeit und vielleicht sogar die nächste bestehen, weil sich auch nicht so bald abzeichnet, dass überall Kreisverbände sind. Hängt immer von der Situation ab, müssen die Leute selber entscheiden. Da kann ich höchstens beraten. Okay. Ich komme ja aus Karlsruhe, bin also bezirksverbandsfrei. Muss sagen, ich war bei der Entscheidung nicht dabei. Nach meinem heutigen Wissen würde ich eher sagen, ich hätte den Kreisverband noch ein halbes Jahr lang am Leben, den Bezirksverband noch mindestens ein halbes Jahr lang am Leben gehalten. Wir haben sehr überstürzt Kreisverbände gegründet. Die sind toll, da wird auch viel gearbeitet. Aber die Einarbeitung der neuen Kreisvorstände, das hätte ich halt gerne gesehen, dass die Bezirksvorstände oder ein Bezirksvorstand das noch leistet, um die Strukturen vor Ort halt zu festigen. Jetzt ist der Bezirksverband weg. Da muss man sich überlegen, ob das nicht ein Landesvorstandsmitglied gezielt für den ehemaligen Bezirksverband Karlsruhe macht, da Ansprechpartner für die einzelnen Kreisverbände zu sein, weil ich sehe, dass wir sehr viele Kreisverbände, Kreisvorstände besitzen, die teilweise nicht wirklich richtig arbeitsfähig sind. Der beste, muss ich sagen, der beste und stabilste Kreisverband ist der Kreisverband Karlsruhe-Land, gefolgt von Mannheim. Muss ich neidvoll zugestehen als Karlsruher. Die haben stabile Kreisvorstände, die auch wirklich gut arbeiten und auch gute Sachen mit ihren Kreisen machen. Die anderen Kreisverbände, das ist immer unterschiedlich. Das sind tolle Leute, die da arbeiten, aber manche wie in Pforzheim jetzt, die fallen durch Krankheit aus, durch Rücktritte in Karlsruhe, durch Rücktritte und so weiter. Das schwächt die Struktur und da braucht man Leute, die das auffangen. Wow, vielen Dank für den ganzen Flausch wieder. Für unseren KV Mannheim. Ehrlich gesagt, es ist mir ziemlich wurscht, ob es einen Bezirksverband gibt oder nicht. Ich denke, wir haben hier, ich finde es toll, dass wir sozusagen hier verschiedene Experimente haben in Baden-Württemberg, dass ja einmal Karlsruhe aufgelöst wird und sagt, wir machen jetzt hier nur noch mit Kreisverbänden und dass andererseits Freiburg sagt, wir machen überhaupt keinen Kreisverband, wir machen hier alles selber. Also ich habe so oder so kein Problem damit. Also wenn man jetzt schon ein bisschen eine verkrustete Struktur hätten und irgendwie ein Bezirksverband da irgendwie krasse Machtmonopole anhäuft und ich meine, was man sich sonst so von der bösen Politik ausmalt, dann wäre es bestimmt sinnvoll, den so aufzulösen und zu sagen, wir machen jetzt mit Kreisverbänden weiter. Aber ehrlich gesagt, die Gefahr sehe ich so noch nicht. Und solange jeder Pirat das Recht hat zu beantragen, dass der Bezirksverband aufgelöst wird und darüber am Parteitag abgestimmt wird, bitte sehr. Und da würde ich noch gern was nachlegen. Muss auch immer berücksichtigen, was wird denn tatsächlich getan. Es ist jetzt zum Beispiel, was ich mit Beginn des Kreisverbands Stuttgart angestoßen habe, war eine Schatzmeisterkonferenz. Also sich untereinander zu vernetzen, Know-how auszutauschen. Das muss nicht zwangsläufig ein Bezirksvorstand tun. Zum Beispiel ein Auge auf die Kreisverbände haben. Läuft alles gut? Brauchen die Leute Unterstützung? Mangelt es oft nur an Know-how, den Leuten in eine Vorstandsarbeit zu helfen, wenn so ein Kreisverband mal gegründet ist. Das kann man auch außerhalb von Bezirksverbänden tun. Da braucht man nicht zwangsläufig diese formale Verwaltungsstruktur. Es geht mir immer darum, welche Aufgabe erfüllt und wie lässt sich die noch ausüben. Weil ein Kreisverband, wo der Vorstand so wichtig wird, dass die Arbeit vor Ort zusammenbricht, da läuft was schief. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt am Anfang, wie wir das riesige Wachstum gehabt haben. Da war es einfach auch wichtig, viel, viel stärker die Umgebung mit einzubeziehen. Dass es in Wahrheit dann so ist, wenn jemand zurücktritt, dass es dann fast keine Rolle spielt. Klar, es verursacht kurz ein kleines Chaos, man orientiert sich neu, aber es ist diese Art von Struktur, die man vor Ort braucht, dass die Leute zusammenhalten, zusammenstehen und sowas bewältigt kriegen. Und wie gesagt, da bin ich einfach ein Freund auch vom Prinzip der basisdemokratischen Mitmachpartei, auch wenn das ein ziemliches Buzzword ist. Das heißt für mich auch, dass man einfach nicht zu viel auf Vorstände konzentriert, dass der Vorstand so viel er kann abgibt, weil das negative Beispiel ist immer, wenn man in irgendeinem zahlenmäßig kleinen Kreis einen großen Vorstand hat, dass das dann die Leute, die allgemein mitmachen, ein bisschen ausdünnt. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen, aber es hat auch die Erfahrung gezeigt, dass dann zum Beispiel in Stuttgart ist es ganz extrem, da ist das Verhältnis zwischen der Zahl der Vorstandsmitglieder und der Zahl der aktiven Mitglieder so groß, dass der Vorstand alleine schon gar nicht alles bewältigen kann, sodass er sich automatisch auf sein Kerngeschäft konzentriert. Und das ist gut, weil dann haben wir unglaublich viele Basismitglieder, die verschiedensten Dinge machen. Aber das muss man zum Laufen kriegen. Und wenn das vor Ort von sich aus nicht geschieht, ist es immer ganz gut, wenn man eine Verwaltungsebene hat, die auch ein bisschen ein Auge drauf hat, weil es geht dabei auch um andere Sachen, weil ein nicht funktionierender Kreisvorstand kann uns zum Beispiel Parteienfinanzierung gefährden. Deswegen ist es auch wichtig, dass in irgendeiner Form, so hart es klingt, eine Kontrolle da ist, ob das im Rahmen seines rechtlichen Bedarfs funktioniert. Was die Aktionen und so weiter angeht, finde ich sowieso, das ist zwar gut, wenn ein Vorstand da ist, der das ein bisschen stützt, aber je mehr davon aus den Mitgliedern selber kommt, desto besser. Okay, wenn ihr alle die Frage soweit beantwortet habt, würde ich zur nächsten Frage übergehen, wenn das in Ordnung ist. Okay, nachdem keiner lautstark widerspricht, mache ich das jetzt einfach. Die nächste Frage im Pad ist, an welchen Anträgen habt ihr zuletzt gearbeitet und welche Themen sind euch besonders wichtig? Ja, da fallen mir gerade spontan welche ein. Letzten Sonntag war ich auf dem Bundesplenum Asyl in Frankfurt und dort haben wir den ganzen Tag an Anträgen geschrieben. Insbesondere waren das die Anträge Asyl und Anträge Migration für das Bundesprogramm, für den Bundesparteitag. Ich war in der Arbeitsgruppe Migration und habe an diversen Anträgen das im Prinzip das ganze Spektrum, was irgendwie mit Migration zu tun hat, abdeckt. Davor habe ich einen Satzungsänderungsantrag mitgeschrieben, zusammen mit anderen, für den Landesparteitag, für eine gegenderte Satzung. Das war begrenzt viel Arbeit. Das war einmal durchgucken, ein bisschen überlegen, ein bisschen rückfragen, wer da schon was gemacht hat. Das war relativ zügig erledigt. Und ja, noch davor habe ich im letzten Jahr einen umstrittenen Satzungsänderungsantrag eingereicht. Ja, der ist nicht so 100% ernst gemeint, beziehungsweise 100% wichtig, habe ich auch auf meiner Wiki-Seite auskommentiert. Und für den Bundesparteitag in Bochum habe ich einen familienpolitischen Antrag mitgeschrieben, den habe ich auch im Wiki verlinkt. Insbesondere an der Begründung, an den Begründungstexten für die Vorschläge, die schon unterbreitet worden waren. Und davor hatte ich auch mit zusammen mit Jo Knopp und Incredible einen wirtschaftspolitischen Antrag ausgearbeitet. Allerdings hatte der nicht so viel Manpower wie jetzt die beiden Anträge, die letztendlich in Bons eingereicht und ausdiskutiert wurden. Von daher haben wir uns dann letztendlich den schon bestehenden Anträgen angeschlossen, aber ausgearbeitet war es auf jeden Fall schon mal. Ich habe nur die Links nicht mehr wiedergefunden. Ja, das sind so die ersten, die mir spontan einfallen. Ansonsten habe ich auch mal wieder irgendwo reingeguckt und mitgeschrieben. Ich führe da nicht so peinlich Buch drüber. Dann mache ich mal weiter. Entschuldigung. Ich war auch auf diesem Kongress. Logischerweise habe ich mitorganisiert. Habe auch an diesen Anträgen zur Migration und Asylpolitik mitgearbeitet. Hier für Baden-Württemberg habe ich mit anderen Leuten zusammen an Anträgen zum Verfassungsschutz, zum NSU-Untersuchungsausschuss, zu einer Pflegekammer und alleine zu einem Antrag gegen Quoten gearbeitet. Ich arbeite viel programmatisch, habe das auch zum Bundesparteitag getan. Da habe ich irgendwie an 29 Anträgen, die da eingebracht worden sind, federführend mitgearbeitet. Auch im Queerbereich, zu Blutspenden, zu Lebenspartnerschaftsgesetzen, zu Wirtschaftspolitik mit anderen Leuten auch. Ja. Also ziemlich viel. Meine Hauptthemen sind, dass jeder, der mich kennt, weiß das, sind Queerpolitik, Flucht, Asyl, Migration und demokratische Rechte, insbesondere Verfassungsschutz und Ausweitung demokratischer Rechte, Bürgerrechte. Ganz klar, das ist halt mein Queerbezug dabei und die Ableitung und Abstraktion davon. Und was ich sonst noch so mache, ja, viele inhaltliche Sachen. Könnte ich vielleicht noch mal kurz nachschieben? Ich habe nämlich mir ist aufgefallen, dass ich den zweiten Teil der Frage übersehen, welche Themen uns euch besonders wichtig sind. Wie ja in den letzten Wochen intensiv so über Mailingliste und Twitter ging, bin ich Gendermensch, bin ich an Gender-Themen interessiert. Allerdings ist es gar nicht so mein primäres Thema, ehrlich gesagt. Das ist jetzt hat ist mehr so entstanden aus der Dynamik der letzten Wochen, bin ich ein bisschen eher so reingerutscht. Wo ich mich noch engagiere, ist Migration. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Gleichstellung, also zum Beispiel Gleichstellung der ja aller Formen von Ehe und auch aller Familienformen. Familienpolitik ist mir wichtig und Bildungspolitik. Da bin ich zwar jetzt nicht in der AG, aber das ist für mich auch ein wichtiges Thema. Wirtschaftspolitik auch, weil ich ja, weil ich es halt studiert habe. Aber ehrlich gesagt, also Eurokrise finde ich ziemlich langweilig. Also Währungen und so weiter interessieren mich weniger. Da gibt es andere Themen, die spannender sind. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, also an Anträgen habe ich en masse mitgewirkt, nicht nur inhaltlich, sondern auch handwerklich. Ich habe zum Beispiel für den Landesparteitag jetzt diverse Satzungsänderungsanträge, was zum Beispiel die Abschaffung der Beisitzer angeht. Das hat den Grund, dass ich ein Freund davon bin, dass die theoretischen Strukturen mit der praktischen Arbeitsweise übereinstimmen und Beisitzer bei anderen Parteien sind üblicherweise nicht Teil des geschäftsführenden Vorstandes, sondern das, was bei uns Nachrücker sind. Und das sollte sich dementsprechend dann auch widerspiegeln. Und wir haben auch praktisch keine gelebte Hierarchie zwischen einem stellvertretenden Vorsitzenden und einem Beisitzer, deswegen habe ich das zum Beispiel eingebracht. Habe auch diverses anderes Zeug für die Satzung, zum Beispiel, dass man auf Regionalebene Mitgliederversammlungen einberufen kann, die auch Programm beschließen. Das ist formell in der Satzung nicht geregelt, was aber parteiengesetzmäßig eigentlich notwendig ist, damit das dann eine offizielle Aussage der Partei wird. Beispiel Verband Region Stuttgart, wo es um den Nahverkehr geht, dass dann wirklich mal sagen kann, okay, weil da gibt es ein kommunales Parlament für die Region Stuttgart, dass man dann dort eine Mitgliederversammlung einberuft, ohne dass es dort eine formale Gliederung gibt, die dann ein Programm für sich beschließt, für die Kommunalwahl nächstes Jahr. Dann habe ich für die Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg dem Thorsten geholfen, technisch, handwerklich. Der größte Teil von dem Inhalt ist von ihm. Er hat viel Ahnung, aber er hat keine Ahnung, wie man daraus einen vernünftigen Antrag macht. Da wäre ein großes Wirrwarr an Text, was garantiert abgelehnt worden wäre, draus gekommen, einfach weil er so stark in die Tiefe geht. Da habe ich noch hinzugefügt, dass dann die OB-Wahlen reformiert werden. Das ist ein ziemlicher Murks in Baden-Württemberg. Und alles Mögliche anderes von Bürgerbeteiligung, große Teile des Kreisprogramms in Stuttgart habe ich ziemlich stark mitgewirkt. Bürgerbefragungen, und zwar echte Bürgerbefragungen, nicht das viel gut Umfragescheiß. Themen sind mir im breiten Spektrum wichtig, verschiedenstes von Technologiethemen, Demokratiethemen, weiß der Kuckuck, da kann ich jetzt das Who is Who aufzählen, da könnt ihr in meinem Blog schauen, worüber ich so schreibe, was auch immer sich in Fragen der Gesellschaft stellt, was wir gemeinsam klären müssen, wo die Interessen aufeinandertreffen, damit befasse ich mich halt, wenn sich die Fragestellung auftut, ich lege mich dann nicht da spezifisch fest, aber ich kann dir die hier für den Landesvorstand, und das ist eigentlich keine Position, wo man sagt, man macht die Inhalte, sondern es ist meine Aufgabe in dem Fall dann, falls ich gewählt werde, diese Inhalte nach außen zu tragen. Ich kann dann auch Inhalte nach außen tragen, mit denen ich persönlich nicht leben kann, nicht gut leben kann. Ist im Fall des Grundeinkommens so eine Sache zum Beispiel, da sage ich bin nicht tendenziell dagegen, aber ich möchte, dass wir einen Weg erarbeiten, wie man das einführt, weil es einfach eine sehr tiefgreifende Reform ist. Ich finde es langfristig eine gute Perspektive, aber wir müssen erst feststellen, wie wir da hinkommen oder dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Aber in dem Fall geht es auch darum, dass man nicht seine eigene Meinung und seine eigenen Positionen in den Vordergrund stellt, sondern dass man einfach sich als das sieht, wofür man denn gewählt wird, als Repräsentant. Deswegen finde ich die Frage zwar ganz nett, aber als Vorstand ist es auch nicht meine Aufgabe, jetzt hier irgendwie der Inhaltshuber zu sein. Okay, ich mache mal weiter mit der nächsten Frage aus dem Pad. Unterstützt ihr Wege der programmatischen Arbeit auch zwischen den Landesparteitagen und wenn ja, welche? Da fange ich mal an. Klar, was immer sich der Landesverband da entscheidet, das muss von der Mehrheit getragen sein. Ich finde die Idee an sich nicht schlecht, aber sie muss gut gemacht sein. Es ist auch die Frage, ob wir uns das jetzt so antun wollen, weil wir haben jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir führen irgendein derartiges Konzept ein, dann muss das auch mit Leben befüllt werden. Da ist für mich eher der Zeitpunkt die Frage. Und es ist ein gutes Innovationsthema, aber es muss halt ausgegoren sein. Am Ende ist es nicht meine Entscheidung als Vorstand. Wenn der Landesparteitag beschließt, mich zu wählen, und wenn der Landesparteitag beschließt, wir machen sowas, dann trage ich das natürlich nach Mitkräften mit. Ist völlig klar. Ich sehe das zweigeteilt. Wenn ich im Landesvorstand bin, wir haben einen Beschluss, dann setze ich den um, ganz egal, ob er mir gefällt oder nicht. Als Mitglied dieser Partei habe ich eine Meinung dazu. Die darf meine Vorstandsarbeit aber in keiner Weise irgendwie auch nur tangieren. Das heißt, wenn ich auf diesem Landesparteitag für eine SMV oder für Briefwahl mit Internetdiskussion stimme und das jeweils andere wird entschieden, setze ich es um, ganz klar und zwar hundertprozentig loyal. Für mich ist eher der Weg, meine persönliche Meinung ist dann, ich bin für keine Entscheidung auf diesem Parteitag. Ich bin dafür, dass wir die Leute, die sich diese beiden überlegenswerten, unglaublich guten Anträge ausgedacht haben, an einen Tisch bringen, eine Roadmap einer Diskussionsfindung entwickeln. Ich habe das an einem anderen Ort schon mal gesagt. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Roadmap, wie wir eine Diskussion darüber organisieren, wie wir diskutieren, wie wir das in die Breite tragen, dieses Thema Diskussion zwischen den Parteitagen. Bisher war es so, sind kluge Leute, die da gearbeitet haben. Justus und Incredible haben tolle Beiträge dazu geschrieben. Leider ist es so, das geht, glaube ich, bin ich fest von überzeugt, an der Masse der Mitglieder dieser Partei vorbei. Die interessiert das nicht, weil sie nicht eingebunden werden in diese Diskussion. Wir müssen diese Diskussion an die Stammtische tragen, wir müssen sie in die Bezirke tragen, wir müssen sie landesweit organisieren. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, wir machen das heute, stimmen darüber ab und morgen bauen wir es dann auf. Das ist für mich der falsche Weg. Darum bin ich eher für einen Diskussionsprozess bis zum nächsten Landesparteitag und dann entscheiden wir was Geiles, was allen gefällt, was auch sicherlich getragen werden kann. Okay, dann bin ich jetzt als letztes übrig. Ich unterstütze Wege der programmatischen Arbeit zwischen den Landesparteitagen ganz allgemein. Denn für mich steht fest, dass die Verpflichtung, um an den programmatischen Beschlüssen wirklich darüber abstimmen zu können, die Verpflichtung, präsent und vor Ort zu sein, kann ein absolutes Hindernis sein. Ich habe selbst Zeiten erlebt, in denen ich die Stadt, in der ich wohne, nicht verlassen konnte, weil ich es mir schlicht nicht leisten konnte. Und es ging nicht nur mir so, es geht auch den Leuten so. Und diesen Menschen auf diese Weise die Teilhabe sozusagen ja unmöglich zu machen, das kann ich in meinem demokratischen Grundverständnis nicht vereinbaren. Allerdings sehe ich natürlich auch die Probleme, die es gibt durch den SMV. Also an Datenschutzproblemen, an Manipulationssicherheit und so weiter, der ganze übliche Kram. Von daher ist der Konflikt für mich bis heute unausgegoren. Ich habe keine abschließende Meinung dazu. Ich möchte aber auf jeden Fall forcieren, dass es eine wie auch immer geartete Beschlussfindung zwischen den Parteitagen, an denen auch teilnehmen kann, wer sich nicht erlauben kann, physisch ein ganzes Wochenende lang an einem Ort sich aufzuhalten. Ich habe da noch was, was ich gerne nachlegen würde. Ich halte es für eine ganz wichtige Sache, dass man mal festlegt, auch an den Prozess zu kommen, erstmal an Anträge zu kommen. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir sprechen immer von Abstimmung. Die Abstimmung ist der allerletzte Schritt des Prozesses. Der Schritt bis dahin, daran krankt es oft. Das merkt man daran, dass oft sehr, sehr gute Programmanträge mit teilweise gravierenden Detailfehlern, die selbst der Antragsteller nicht will, herangetragen werden. Und das ist für mich ein Symbol dafür, dass uns der Prozess fehlt, dahin zu kommen. Deswegen habe ich zum Beispiel mit Liquid Stuttgart, das steht ein bisschen in Konkurrenz zum Projekt vom Sven, aber es orientiert sich ganz klar an kommunaler Programmarbeit, genau dieses Manko angegangen. Ich kann euch da mal einen Link schicken nachher. Da geht es konkret darum, da ist ein Pad integriert, da ist der Prozess integriert, dass man zum Beispiel sagt, ich habe eine gute Idee, aber ich weiß nicht, wie ein Antrag draus wird. Wir haben unglaublich viele solcher Leute. Und ein SMV ersetzt nicht den Prozess, dass man zu den Anträgen kommt, die man dort beschließt. Also es ist vielleicht ein Schritt, aber wir müssen uns wirklich auch darauf konzentrieren, wie wir zu diesen guten inhaltlichen Positionen kommen. Und da werde ich auch viel Wert darauf legen, dass ich das einfach handwerklich unterstütze. Und sei es auch auf technischer Natur. Das heißt, ich werd das Liquid Stuttgart auch im Landesvorstand weiter pflegen und ich werde versuchen, so viele Features davon wie möglich dem Sven aufbereitet zur Verfügung zu stellen, dass er es bei sich integrieren kann, weil mein Tool geht eher die untere Ebene an, auch von ihrem Prozess her. Sein Tool ist für viel breitere Ebenen geeignet, was ich bis jetzt davon sagen kann. Ich habe es mir noch nicht im Detail angeschaut, aber mir gefällt die Idee ganz gut, dass man sagt, wir schaffen einen Prozess, der uns die guten Anträge bringt, der vollumfänglich funktioniert. Und ich bin auch ein großer Freund von Umfragen. Vieles lässt sich auch schon alleine dadurch abklären, weil vieles fällt in die Zuständigkeit des Vorstandes für formale Entscheidungen. Und der BUFO hat uns da deutlich vor Augen geführt, dass es auch Grenzen hat, dass man das nicht als eierlegendes Wollmilchtool betrachten sollte, aber dass es an sich ist zum Beispiel eine Leimsäule eine gute Sache, um einfach die Stimmung festzustellen. Dass man sieht, okay, ist diese Diskussion sinnvoll oder sind eh 100% dafür? ganz abseits, dass es nicht als Positions- oder Wahlentscheidung nachher gilt, sondern einfach um inhaltliche Entscheidungen voranzubringen. Ich poste euch da ganz kurz einen Link. Zum Beispiel, wie wir den Kreisverband in Stuttgart gegründet haben, war für mich immer ganz üblich, da die Themen zusammenzusammeln. Wir haben gemeinsam Fragen erarbeitet und haben dann selbst die Gründung des Kreisverbandes vorab mal als Umfrage geklärt, dass wir möglichst viele mit einbeziehen. Man sieht da auch, wir haben das dann ausgewertet und das hat dann natürlich auch der ganzen Sache viel Rückhalt gegeben. Es ist auch kein sinnloser Streit drüber entstanden, weil es konnte in die Erarbeitung der Fragen sich jeder einbringen. Es haben sich sehr viele daran beteiligt an der Abstimmung nachher. Und dann wurde die ganze Aktion auch groß mitgetragen. Und ich bin auch zum Beispiel ein großer Freund, dass man solche Fragen auf Listen klärt. Also das ist eine rein handwerkliche Frage, was die Vorstandsarbeit angeht, was zum Beispiel dann Positionsentscheidungen angeht. Denke ich mal, dass es auch handwerklich und technisch möglich ist. Aber wir dürfen nicht den Gesamtprozess vergessen dahinter. Darf ich dazu noch anmerken, Simon? Ich finde es sehr wichtig, was du angemerkt hast, dass die Anträge zustande kommen und qualitativ gut zustande kommen. Ich würde allerdings trotzdem gerne noch anmerken, die Abstimmung ist vielleicht der letzte Schritt, aber sie ist zwingend notwendig dafür, dass etwas zum Parteitagsbeschluss wird. Und in Bochum hatten wir eher das Problem, wir hatten wie viel? 800 Anträge? Also hunderte Anträge, von denen kaum welche überhaupt drangekommen sind. Das heißt, der Stoff war da, aber man muss trotzdem darüber abstimmen und darüber, ob das jetzt ins Programm kommt oder nicht, entscheiden die Leute, die da sitzen. Okay, ich will euch hier ungern abschneiden, aber ich würde doch vorschlagen, dass das eine Diskussion ist, die wir unter Umständen auf später verschieben, einfach weil noch zwei Fragen da sind und Leute vielleicht irgendwann gehen wollen und noch ihre Antwort hören wollen. Ist das in Ordnung, wenn wir weitermachen? Aber selbstverständlich. Ja. Wir haben einfach einen Kugelschreiber im Kopf, wenn ich zu viel rede. Ja, das mit den virtuellen Kugelschreibern, das ist immer so eine Sache. Also, die nächste Frage im Pad ist, würdet ihr den Landesschatzi bei seiner Arbeit unterstützen, damit er nicht überlastet wird? Oder würdet ihr sogar ein Schatzmeister-Team aufbauen? Ob da würde ich weitergehen? Oh, sorry. Magst du zuerst oder soll ich? Mach du deinen weitergehenden Vorschlag, damit ich mit meinem kürzergehenden nur abstinken kann. Fang an. Also, ich habe im Bezirk Stuttgart die Erfahrung gemacht, dass es oft nicht daran scheitert, dass jetzt zum Beispiel die Leute nicht da wären, sondern dass sie noch nicht miteinander kommunizieren. Zum Beispiel habe ich dort angestoßen, besagte Schatzmeisterkonferenz, dass der Bezirksschatzmeister und die Kreisschatzmeister einander unterstützen. Weil das ist dann datenschutztechnisch und von der dafür gewählten Aufgabe schon mal optimal. Dann findet auch ein Know-how-Ausbau statt. Es ist als Vorsitzender wäre es nicht formal meine Aufgabe, Schatzmeisterei zu betreiben, aber ich würde diese Vernetzung der vorhandenen Schatzmeister untereinander stärken, weil vielleicht hat man Kreisschatzmeister, die viel Zeit haben, sich langweilen, die da gerne helfen würden, aber die man einfach nur fragen muss, wollt ihr denn da mitmachen? Ich bin ansonsten für jede gute Idee aus der Allgemeinheit offen. Muss man einfach mal offen diskutieren, wie wir das angehen. Okay, jetzt stecke ich ab. Und genau das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Ich habe mit verschiedenen Schatzmeistern aus den Kreisverbänden, in denen ich in letzter Zeit war, wo ich die Leute kenne, darüber diskutiert, warum man jemanden, der in Teilzeit arbeitet, mit so einem wirklich wichtigen Job alleine lässt. Und sie alle waren der Meinung, dass man sehr wohl die Schatzmeister, die ihren Kreisverband gut im Griff haben oder im Griff haben, ihn unterstützen würden, wenn man denn dann die Strukturen dafür schafft. Und das sehe ich wie Xal einfach schaffen. Wir müssen diese Strukturen schaffen, aufbauen und dafür sorgen, dass da eine Person nicht alleine gelassen wird, weil das finde ich immer ziemlich schlimm mit verantwortungsvollen Jobs. Das bezieht sich aber auch auf diesen Vorschlag von, er ist hoffentlich weg, damit das nicht wie Lob klingt, von Sven, ein Polgef-Team aufzubauen, das Pressearbeit und sonstige Sachen verstärkt, finde ich auch einen guten Vorschlag. Man sollte überall da, wo es geht, Menschen mit einbeziehen, um Arbeitslast von demjenigen, der es in der Freizeit macht und als Verantwortlicher auf Landesebene macht, halt abzuziehen, damit die Leute nicht in ihren Jobs zerbrechen oder irgendwann austreten oder irgendwie dazu beitragen, dass man unzufrieden mit ihrer Arbeit ist. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Darum Teams, super toll. Dunkelgrün schreibt ja fleißig Fragen. Ja, natürlich würde ich den Landesschatz hier bei der Arbeit unterstützen. Ich diene mich auch regelmäßig unserer Kreisschatzmeisterin an, ob ich ihr helfen. Sagt dann immer nur, nein, nein, das macht sie schon alles, sie schafft das schon alles. Bei dem Schatzmeister-Team finde ich an für sich eine super Idee. Die Sache ist halt nur bei Teams, das sind halt mehr als einer, beziehungsweise eine. Und eine Sache ist, jemanden nicht allein zu lassen und zu unterstützen. Auf der anderen Seite bei einem Team, ich meine, gerade beim Schatzmeistern ist es ja wichtig, dass das alles sozusagen irgendwie einheitlich gemacht wird, dass dass das alles auf dieselbe Weise sortiert wird und auf dieselbe Weise durchgeführt. Das ist halt immer ein bisschen schwieriger, wenn das mehrere Leute machen, die das auch alles ehrenamtlich und ihrer Freizeit machen und dann sagt der eine, ich mache das jetzt aber so und dann sagen, ja, das ist schon ganz nett, aber ich mache es lieber so und so weiter. Das birgt auch immer Probleme. Letztendlich ist es mir allerdings egal. Ich würde auch weiterhin dem Landesschatz hier meine Hilfe anbieten. Aber wenn die Idee eines Schatzmeister-Teams Anklang findet, dann finde ich auch da gern Ideen und Ansätze, wie man das gut umsetzen kann. Okay, danke euch für die Antworten. Nur als Vorwarnung, ich würde jetzt die Frage, die im Pad ist, noch stellen und dann langsam zu einem Ende kommen. Also wenn noch jemand eine Frage hat, dem absolut auf der Seele brennt, die er beantwortet haben will, dann würde ich darum bitten, dass er die jetzt noch ins Pad einträgt. Lisa, ich mag eine zügig bestimmte Art. Es ist einfach, also ihr stellt euch jetzt hier schon eine Stunde den Fragen und das ist für euch natürlich anstrengend und das wird sich auch später dann länger als eine Stunde wahrscheinlich keiner anhören. Also von daher brauchen wir das nicht unnötig in die Länge ziehen. Gut, dann die letzte Frage, die im Pad ist. Wollt ihr wieder mehr Spontanität im Landesverband? Also wieder mehr ist gut. Ich bin seit einem Jahr dabei. Ich denke, von wieder kann ich nicht sprechen. An für sich, klar, ist Spontanität eine feine Sache. Andererseits, wahrscheinlich zielt es darauf ab, wie gestern dieser Blogpost bzw. die PM von dir, Lisa, initiiert rausgegeben wurde. Mein Gott, das ist jetzt schiefgegangen. Ich denke, daraus kann man lernen. Ich meine, was heißt schiefgegangen? Es ist eine super PM, es ist eine tolle Sache. Nur, ja, ich denke, es wäre jetzt auch kein Eck gewesen, einfach nur kurz zu schreiben, ja, hey, haben wir gemacht. Ich meine, das ist jetzt halt so gelaufen, ist super. Ich meine, es ist ja auch ein tolles Ergebnis. Aber einfach praktisch immer so im Hinterkopf zu haben, wir nehmen alle mit, wir wollen, dass alle dabei sind. Wir sind die mit dem Mitmachen und der Entgrenzung und der Barrierefreiheit. Und zumindest selbst bei spontanen Aktionen, denke ich, ist es echt absolut machbar, kurz eine E-Mail zu schreiben oder ein Tweet, hey, wir machen hier was, wer Lust hat, macht mit. Also nach mehr frage ich gar nicht. Okay, von mir mache ich weiter. Ich kann mich da dem letzten Satz nur anschließen. Wir sind diese Leute, mit dem mitmachen. Ich finde es geil, wenn wir uns darauf besinnen würden, was das allgemeine piratische Mandat ist, dass drei Piraten, die eine tolle Idee haben und sie meinen, sie bringt die Partei voran, dass das gilt, dass sowas wirklich mehr gelebt wird, weil wir haben formale Strukturen, die müssen wir einhalten. Wir haben informelle Strukturen, die verkümmern langsam, weil so viele Leute in formalen Strukturen sind. Wenn man eine spontane Idee hat, soll man sie umsetzen. Auf jeden Fall. Was nicht passieren darf, ist wie in der letzten Diskussion, auf die sich ja diese Frage sowieso bezieht. Man kann es drehen und wenden, wie man will, dass sich Leute ausgeschlossen fühlen. Ich fühle mich nicht ausgeschlossen, weil ich nicht gefragt worden bin, ob ich daran mitarbeiten will. Ich hätte es getan, aber ich fühle mich nicht ausgeschlossen. So, das ist das eine. Wir müssen lernen, dass Menschen uns nicht ausschließen wollen, wenn sie zusammenarbeiten und irgendwas Geiles machen. Das ist halt einfach eine wichtige Sache. Menschen fühlen in diesem Landesverband immer so, auch in anderen Landesverbänden, wo ich mir dann die Mailinglisten mal anschaue, dass Leute was machen, was Positives machen, was aufbauen und sofort sind Leute da und sagen, ja, ich hätte aber auch gerne mitgemacht. Statt zu sagen, okay, ihr habt da was Tolles gemacht, das ist klasse geworden. Wie organisieren wir es, dass ihr mich mit einbezieht? Es ist immer dieses Anspruchsdenken, das da entsteht, ich muss mit einbezogen werden. Das finde ich schade. Das tötet Spontanität, fropft Bürokratie auf, die man nicht braucht und ist im Endeffekt überflüssig, weil man kann ganz sanfte Strukturen bauen, die dafür sorgen, dass drei Leute auch noch einen vierten finden, der mit ihnen mitarbeitet, oder wie es bei diesem offenen Brief der Fall war, eben 10 Leute zusammenarbeiten. Das ist eine tolle Sache, hat uns vorangebracht. Und so muss Arbeit laufen. Es gibt dann halt formale Strukturen, die muss man einhalten, das ist was anderes. Aber letztendlich kann beides nebeneinander her existieren, wenn man aufhört, beleidigt zu sein, weil man mal nicht dazu gehört. Peter, könntest du noch mal kurz in einem Satz zusammenfassen? Ich habe jetzt nicht so genau verstanden, was du sagen wolltest. Ich fände es gut, dass wir spontane und Entschuldigung, Spontanität und Spontanität weiterleben, genau. Ohne dass wir beleidigt sind, wenn wir mal nicht Teil des spontan sich findenden Teams sind. Ja, für mich ist das keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wie. Die Piratenpartei ist ja bekanntlicherweise, ich sage immer gerne, die Last-Minute-Partei. Viele der geilsten Aktionen, die wir gemacht haben, sind in sehr kurzer Zeit und sehr spontan aus dem Boden gestampft worden. Ist nach wie vor so. Oft scheitert es daran, dass viele Leute sich nicht zuständig fühlen. Das ist eigentlich dämlich. Es liegt aber auch daran, dass wir ganz andere Strukturen haben als andere Parteien. Merke ich oft bei Neumitgliedern, die jetzt nicht verstehen, dass bei uns nicht irgendwie der Vorstand entscheidet, was gemacht wird. Das ist völlig natürlich. Das ist eine Frage der Kommunikation. Ich hab das auch oft, sowas wie das jetzt letztens war, ist so ein typischer Fall, da scheitert es nicht dran, dass was gemacht wird oder wer mitmacht, sondern wie wird es kommuniziert, hatten wir im KV Stuttgart auch, wo ich in meiner Zeit als Vorsitzender immer recht aggressiv kommuniziert habe. Also jetzt nicht aggressiv im Inhaltlichen, sondern was auch immer wir gemacht haben, ich habe es möglichst über alle Medien rausgetragen. Und dann habe ich eine Zeitlang kürzer getreten, das an jemand anderen übergeben und der hat es dann halt weniger kommuniziert. Und dann ist mal ein Treffen veranstaltet worden, was nicht über die Mailingliste gegangen ist. Und dann kam sofort die Diskussion, boah, Intransparenz, macht ihr da ein Geheimtreffen? Dabei war das nicht einmal geheim oder so. Es stand halt nicht auf der Mailingliste. Das ist halt immer auch das, wenn man gewöhnt ist, dass was passiert. Und dann geschieht's nicht, dann wirkt das oft so. Hat aber jetzt nichts mit Spontanität an sich zu tun, finde ich. Viel mehr muss ich auch sagen, ich bin menschlich ein spontaner Mensch. Wenn ich merke, der Landtag führt eine Diskussion, die uns ureigens trifft und wo ich zum Beispiel noch als Gast nicht dabei bin, da bin ich dann auch mal mit dem Notebook vor dem Landtag gesessen und bin dann auch einem Journalisten aufgefallen, hab dann mit dem gequatscht. Also Spontanität ist gut, aber hat jetzt mit dem aktuellen Thema nichts zu tun. Das ist ein menschliches Kommunikationsthema in meinen Augen. Super. Nachdem jemand im Pad gerade schon einen guten Abend und eine gute Nacht gewünscht hat, bedanke ich mich mal ganz herzlich bei euch, dass ihr Rede und Antwort gestanden seid und wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke dir, Lisa. War toll, wie du es moderiert hast. Ja, von mir auch ein Flausch und ich freue mich auch, dass es zahlreich Fragen gab beim Kandidatengrillen für die Landesliste. Waren, glaube ich, 3 Leute da, die so meinten, was können wir noch fragen. Das macht echt deutlich mehr Spaß so.